Und Erwachsene ebenso! Und wenn die Lusen nicht zum Geld kommen, der Hust die netten Bär. Doch, ich wollte Hust die netten, Hust die netten.